Kapitel 8. Tina liegt in der Badewanne und denkt über ihre Mutter nach. Warum nur muss sie sich immer die jungen Männer aussuchen? Irgendwie ist das eklig, wen eine Frau ihres Alters sich auf einen Jungen zwischen 18 und 30 einlässt. Andererseits hatte sie ja gar keine Erfahrung. Was konnte sie also davon verstehen? Es klopfte an der Tür und sie bittet einzutreten, in dem festen Glauben, dass es Johanna sei. Sie wollte ihr den Rücken waschen. Sie saß mit dem Rücken zur Tür auf dem Wannenrand. Diese Badewanne war irgendwie total übertrieben groß. Sie konnte locker einmal zur anderen Seite mit zwei Schwabenzügen schwimmen. Das Wasser war allerdings auch meistens länger als gewöhnlich darin, deswegen man sich vorher gründlich wusch an den Waschbecken oder in dem kleinen Duschraum nebenan. Ihr Vater hatte eben ein Faible für asiatische Badezimmer. Sie machte sich nicht die Mühe, sich umzudrehen. Johanna, du kannst, wen du willst, gleich anfangen. Johanna war seit etwa 1,5 Jahren bei ihnen, für sie alleine zuständig. Sie war schon länger bei ihnen, aber ihr Vater wollte sie schon entlassen, weil sie etwas tollpatschig war und ständig Sachen fallen ließ, wen sie ihm was brachte. Tina, die Frau mochte, die nur wenige Jahre älter war als sie selbst, hatte sich für sie eingesetzt. Ihr machte das tollpatschige Verhalten nichts aus. Ihr Vater konnte es sich leisten, wen mal täglich was zu Bruch ging. Seit Johanna für sie alleine da war, ging aber auch weit weniger zu Bruch. Sie hatte anscheinend mitbekommen, dass Tina sie geschützt hatte und war ihr dankbar. Die beiden jungen Frauen wurden zu engen Freunden. Nach einem Moment spürte sie, wie Hände Seife auf ihrem Rücken verteilten. Sie fühlten sich größer und rauer an, und aus irgendeinem Grund, den sie nicht verstand, hatte sie das Gefühl, sie wurde mit Schlamm eingeschmiert. Als eine Hand plötzlich nach vorne kam und über ihre Brust streifte, bemerkte sie, dass es die Hand eines Mannes war. Sie schreckte zurück und drehte sich um. Es war Tim, der wieder einmal versuchte, sie zu verführen. Jetzt war ihr auch das komische Gefühl klar. Immer wen er sie anfasste, hatte sie das Gefühl, dass ihr Körper verfaulen oder schmutzig werden würde. Nun war sie froh über die mehr als 3 Meter große runde Wanne, die nach an der hinteren Seite eine Wand mit hohen Fenstern hatte. So konnte sie Abstand zwischen sich und ihm bringen. Außerdem war sie froh, dass sie heute mit so viel Schaum badete. Sie war, als sie im Wasser fast untergetaucht war, nur noch mit dem Kopf zu sehen. Hatte ich dir nicht beim letzten Mal bereits gesagt, dass du mich nicht anfassen sollst, Tim? Meinte sie verärgert. Sie hasste seine Berührung. Der Mann, er war nur wenige Jahre älter als sie und sowas wie das Mädchen für alles im Haus. Ihr Vater hatte ihn eingestellt, als Johanna in seine Dienste kam. Er grinste nur. Du weißt ja nicht, was dir entgeht. Oder hat sich meine Hand auf deiner Brust nicht gut angefühlt? Tatsächlich fand sie genau das Gegenteil. Es war grauenhaft. Wen er sie berührte, fühlte sie sich irgendwie schmutzig. Sie konnte sich das nicht erklären. Es hatte auch schon früher Jung gegeben, dass sie angefasst hatten. Mal ihren Hintern gestreichelt oder einen Klaps gegeben. Auch wen sie das für peinlich und unangenehm hielt und auch Kleidung anhatte und nicht wie jetzt nackt war, fühlte es sich nie so an wie bei ihm. Nein, hat es nicht. Wiederholte sie in endgültigen Ton. Das sagte ich dir bereits das letzte Mal, dass du mich anfassen wolltest und meinen Probe Grabschatz. Sie erinnerte sich schaudernd daran. Damals hatte sie sogar einen Rock an. Jemand anderes findest du ohnehin nicht. Die Schönste bist du nicht gerade. Und bei deinem Charakter wird es noch schwerer, einen Mann zu finden, der dich will. Es stimmte, dass sie nicht die große Schönheit war, die im Fernsehen modelten oder Sängerinnen waren. Auch wenn sie nicht hässlich war, machten die Jungs für gewöhnlich einen Bogen um sie. Die, die es nicht machten, wollten sie allerdings nicht. Sie hatte sich aber auch nie groß für Jungs interessiert. Ihre Schule und jetzt das Studium beanspruchte ihre ganze Zeit. Sie war auch nicht unzufrieden damit, aber das war ihr nur recht. Wen alle Kerle so wie er waren, konnte sie darauf gerne verzichten. Wer sagt dir denn denen, dass ich auf Kerle stehe? Vielleicht bevorzuge ich Mädchen. Außerdem scheinst du besser mein Liebesleben zu wissen als ich. Das wiederum glaube ich allerdings nicht. Er sah sie an, als ob ihn die Erkenntnis wie ein Hammerschlag traf. Naja, ich würde zumindest einiges erklären. Sie sah ihn herausfordernd an. Er schien plötzlich entschlossen zu sein. Das spielt keine Rolle, wenn du erstmal meinen Schwanz in dir hattest, wirst du keinen anderen oder keine andere mehr. Ihr wurde schlecht. Wen sie sich se ine Hand schon so widerlich faulig anfühlte, wie musste erst das sich in ihr anfühlen. Das war zu viel. Sie wurde puterrot im Gesicht, aber anders als er dachte, nicht vor Scham, sondern vor Zorn. Er machte Anstalten, seine Hose zu öffnen, da ging die Tür hinter ihm auf und Johanna stand da, ein Badetuch, Shampoo und Lappen in der Hand. Sie sah zu Tina, die ihr einen vielsagenden Blick zuwarf. Anders als Tina war Johanna ganz und gar Mädchen und konnte sich auch wie ein typisches Mädchen verhalten. Ihr Gesicht nahm eine gefährlich violette Farbe an. Tina hielt sich die Ohren zu und tauchte vorsichtshalber und grinsend unter. Der Hall im Badezimmer würde es noch verstärken. Gerade als Tim auf sie zuging und ihr den Mund zuhalten wollte, fing sie an zu schreien, wie nur sie es konnte. Sie schrie so laut, dass Tina das Schreien sogar unter Wasser hörte und das trotz der zugehaltenen Ohren. Es dauerte nur ein paar Sekunden, aber das reichte, um das ganze Haus zu alarmieren. John erschien als erster. Er war der Diener, der für die anderen verantwortlich war und die Aufgaben verteilte. Er trat ins Bad ein, sah die Situation und wurde leicht rosa im Gesicht. Typisch britisch, dieser Anstand. Er ging auf Tim zu, stellte sich mit dem Rücken zu ihr und deutete wortlos auf die Tür aus im Bad. Dann sagte er etwas zu Johanna und verließ kurz nach Tim das Zimmer, die Tür schloss er wortlos. Augenblicklich entspannte sich Tina. Sie lehnte sich an den Beckenrand und schaute zu Johanna, die frech grinste. Tina wusste, dass sich Johanna schon länger darauf freute, Tim eins auszuwischen. Eine ähnliche Masche hatte er nur einige Wochen zuvor bei ihr versucht. Allerdings kam ihr niemand zu Hilfe und Tim, der zusammengesunken und sich den Unterleib haltend in der Küche gefunden wurde, wollte ihr einen unbegründeten Angriff in die Schuhe schieben. Tina hatte allerdings gesehen, was los war. Ihr Vater hatte deine drei Verwarnung-Regel. Wen allerdings sexuelle Handlungen im Spiel waren, sah die Sache anders aus. Ich glaube, deinen Tritt spürt er nicht mehr, oder? Jona kam an den Beckenrand und setzte sich auf die Stufe davor, sodass beide etwa auf gleicher Höhe waren. Sieht fast so aus. Ich hätte eben doch mit aller Kraft zutreten sollen. Die beiden Frauen lachten. Schade, dass man hier nur entlassen wird, wen man drei Verfehlungen... Tina lächelte. Ja, sehr schade. Wie viel hast du noch gleich? Johanna tat, als müsse sie überlegen. In diesem oder im letzten Monat? Wieder lachten sie. Tina wurde ernster. Keine Sorge, du bist für mich zuständig und solange du mich nicht enttäuscht, kannst du von mir aus einmal die Woche eine Tasse fallen lassen. Sie hob drohend einen Finger. Aber nicht, dass du das als Aufforderung nimmst. Dabei lächelte sie aber. Die ältere Frau war für sie inzwischen ihre beste Freundin geworden. Was hat John eigentlich zu dir gesagt? Ach, er meinte, ein einfaches Rufen hätte gereicht. Er war nur zwei Zimmer weiter und hat die Wäsche zusammengelegt. Der gute John? Seufzte Tina. Er und seine Frau kannte sie ihr ganzes Leben. Sie arbeitet länger hier, als sie alt war. Soweit ich weiß, hat er Tim mittlerweile auf dem Kicker, weil er neulich einen Ölfleck auf dem Wagen von Frau Caroline gemacht hat. Tina hob die Hand. Lass meine Mutter nicht hören, dass du sie Frau Caroline nennst. Im Haus herrschte zwischen den Angestellten und den Dienern ein enges Verhältnis und alle nannten einander bei ihm Vornamen. Die Sache mit mir neulich natürlich auch. Ich denke, wen er sich einen letzten Fehlung leistet, was er wohl gerade mit dir hat, wird es wohl seine letzte gewesen sein. Er hat Öl auf Mamas Wagen getropft? Johanna nickte. Na, dann ist es ja auch bei Johann auf jeden Fall erstmal unten durch. Der liebt das Auto ja fast mehr als seine Frau. Tina drehte sich um, damit Johanna ihr den Rücken schuppen konnte, während sie sich ans Werk machte. während sie sich ans Werk machte, sagte sie: Wie wir schon davon reden, heute Nacht ging es bei den beiden wohl richtig zur Sache. Tina runzelte die Stirn. Wen meinst du? Na, John und Linda. Tina wurde rot. Wie kommst du darauf? Na, ich habe sie gehört. Ihr Zimmer ist genau neben meinem. Und ihr Bett steht, soweit ich weiß, auf der anderen Seite der war zu meinem. Eine Pause trat ein. Wie ist es eigentlich, mit einem Mann zusammen zu sein? Als keine Antwort kam und Johanna in der Bewegung innegehalten hatte, drehte sie den Kopf und stellte fest, dass Johanna ernsthaft darüber nachzudenken schien. Johanna machte kurz weiter und nach einer Weile sagte sie: Das sollte reichen. Dann setzte sie sich auf den Wandrand und sah Tina genau an. Also das erste Mal fühlte sich komisch an, wenn du mit einem Jungen zusammen bist und wen du siehst, wie groß er wirklich ist, bekommst du auch vermutlich Angst. Wen du spürst, wie er sich in dich schiebt und dein Jungfernhäutchen reißt, wird er kurz bluten und es wird brennen. Angeblich soll es im Wasser weniger schmerzen, aber das weiß ich nicht. Das erste Mal ist nie schön, aber wen du es noch mal machst, ist es schon besser. Der Anfang fühlt sich auch komisch an, weil es wie ein Eindringling wirkt. Im Prinzip fühlt es sich an wie deine Finger. Nur, dass er viel größer, länger, dicker ist. Sie hielt inne. Naja, länger kommt natürlich auf den Mann an. Sie lachte. Tina überlegte. Sie hatte sich nie selbst angefasst. Was noch? Johanna sah sie erstaunt an. Es war klar, dass sie nicht damit gerechnet hatte, dass sie so genau danach fragte. Es ist nach ein paar Mal aber besser als mit den Fingern. Sie bemerkte nun Tinas Blick. Was ist? Das Mädchen wurde rot. Ich habe das nie versucht. Johanna sah sie erstaunt an. Du hast nie einen Jungen so schön und anziehend gefunden, dass du das Bedürfnis hattest, es dir selbst zu machen und an ihn zu denken? Tina sah sie entschuldigend an. Sie schwiegen einen Moment. Jetzt war aber Tinas Neugier geweckt. Wird ein Junge den wirklich so groß? Johanna nickte. Aber das ist doch gut so. Die Größe, die dir anfangs Angst gemacht hat, kann schon beim zweiten Freund sein, das dir fehlt. Oder noch größer, mehr Spaß macht. Wichtig ist nur, dass du es nach dem ersten Mal wieder versuchst. Den wen du es nicht wieder versuchst, kann es sein, dass du dich nie wieder traust. Das wäre überaus schade. Tina überdachte, was sie erfahren hatte. Es macht wirklich erst später Spaß? Johanna schüttelte den Kopf. Natürlich kann es auch beim ersten Mal Spaß machen. Eine Freundin von mir meinte, ihr erstes Mal war sehr schön. Ein Schweigen trat ein und eine Weile saßen sie so da. Dann stand Johanna auf. Du solltest aus dem Wasser, sonst siehst du später aus wie eine Rosine. Tina lag unmotiviert im Bett und wusste nichts mit dem Tag anzufangen. Ihre Mutter war unterwegs, Johanna hatte den Rest des Tages frei und wollte ihren Freund besuchen. Sicher würden sie wieder ihre schmutzigen Geschichten mit zurückbringen und ihr sagen, sie soll mal einen Freund suchen, damit sie sich austauschen konnten. Ihr Handy war auch den ganzen Tag schon still. Warum eigentlich? Sicher hatten ihre ganzen Freunden ihren Spaß mit ihren Freunden oder lernten für die Prüfung, die morgen anstand. Ihre eigene Arbeit lag bereits fertig auf dem Tisch. In der Schule war sie gut und brauchte nicht viel zu lernen. In der Uni war es zwar etwas härter, aber mit ein wenig Arbeit war auch das nur halb schlimm. Außerdem sollte man an einem Sonntag nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen. Sie nahm ihr Handy vom Nachttisch und schaute nach den Kinofilmen. Vielleicht lief ihr was Interessantes. Nach einem Moment merkte sie: Fehlanzeige. Nichts, was sie nicht schon gesehen hatte oder sie nur deprimieren würde. Hätte ich einen Freund, wäre das wohl ein Film, den wir uns anschauen können. Dachte sie mit einem Blick auf ein Bild, auf dem eine Frau war und ein Mann in küssender Umarmung versunken, dastarrend, während um sie herum die Welt in Flammen stand. Sie schüttelte den Kopf. Sich einen Freund anzuschaffen, um ins Kino zu gehen, war irgendwie lächerlich und wirkte auch irgendwie armselig. Ihr fiel ein, was Johanna erzählt hatte, was sie mit ihrem Freund machte, wen ihr langweilig war. Sie wurde rot und war froh, dass sie niemand sah. Disco hatten heute nicht auf und ihr war ohnehin nicht nach Party. Kaffee trinken wie ihre Mutter konnte sie nicht. Zumindest wusste sie nicht mit wem. Nach einer Weile des Herumsitzens beschloss sie kurzerhand ins Freibad zu gehen. Der Tag war schön und warm, warum also nicht? Sie stand auf, machte sich auf die Suche nach John, den er musste sie fahren. Sie fand es extrem ärgerlich, dass sie ihren eigenen Führerschein erst per Post bekam. Sie war in der Küche im Salon und im Aufenthaltsraum des Personals, aber niemand war da. Außer Tim, der missmutig über irgendetwas saß und vor sich hin brummte. Bevor er sie sah und wieder nerven konnte, schloss sie die Tür. Wo konnte John nur sein? Jetzt, wo sie so darüber nachdachte, außer Johanna hatte doch niemand frei. Heute, wie also kann es sein, dass sie niemanden antraf? Kurz entschlossen ging sie zu den Privaträumen des Personals. Sie war hier als Kind öfter herumgeflitzt, wusste allerdings nicht mehr, in welchem Zimmer John und Linda wohnten. Sie überlegte kurz. Dann fiel ihr ein, dass Johanna meinte, dass ihr Zimmer genau neben Johns und Lindas war. Das war leicht. Das Zimmer von Johanna wusste sie. Sie bog um eine Ecke und stand vor Johannas Zimmer. Jetzt gab es nur ein Problem. War es das linke oder das rechte Zimmer? Sie klopfte kurz entschlossen einfach an der einen und öffnete sie, ohne auf ein Hallo zu warten. Niemand war da. Allerdings bemerkte sie, dass an der Wand ein Bild von ihr hing. Das durfte ja wohl nicht wahr sein. Das musste Tims Zimmer sein. Schnell schloss sie die Tür wieder und atmete tief durch. Darum würde sie sich noch kümmern. Ihr Vater sollte das wohl erfahren. Sie klopfte an der anderen Tür und als sie öffnete, hörte sie etwas wie ein leises Stöhnen. Sie hielt inne und öffnete die Tür einen Spalt breit, sodass sie etwas sehen konnte. Sie riss die Augen auf. Da lag John auf dem Bett, völlig nackt, und Linda kniete auf dem Bett vor ihm und schien ihm einen zu blasen. Die beiden hatten ihr den Rücken zugedreht, sodass Tina und Linda genau sehen konnte. Unfähig, sich zu bewegen, weder die Tür zu schließen noch den Raum zu betreten, starrte sie auf das, was sie da sah. Linda ließ John nun aus ihrem Mund gleiten und legte ein Bein je links und rechts von ihm, bevor sie sich langsam auf sein hartes Glied herabließ. Da das Bett genauso stand, dass Tina alles sehen konnte, stieß sie ein heiseres Seufzen aus, das allerdings in einem lauten Stöhnen von Linda unterging, als ihr Mann in sie eindrang. Hastig schloss sie die Tür wieder und ging so schnell es ging, ohne zu rennen, nach oben in ihr Zimmer. Sie würde heute nur noch etwas lesen und früh schlafen gehen. Sie hat ja immerhin auch nur wenig Schlaf in der Nacht gehabt.